Eine Projektgruppe wurde eingerichtet, die von den Architekten Hugo Potticker und Willi Keinrath geleitet wurde. Sie sollte beschlussfähige Unterlagen für das Rathaus erarbeiten. Das Planungsbüro wurde in der Mühlgasse 17 eingerichtet. Das heißt, auch die Architekten arbeiteten im unmittelbaren Kontakt mit den Bewohnern. Ingenieur Rudolf Zabraner, heute Bezirksvorsteher-Stellvertreter im 3. Bezirk, berichtete. Die Projektgruppe arbeitet im Auftrag der Gemeinde Wien am Planquadrat. Der Umfang der Arbeiten reicht von der Grundlagenforschung, Offenlegung von Konflikten und Problemen, Entwicklung von Lösungsvorschlägen bis zur gegenseitigen Information von Magistratsdienststellen, Politikern und nicht zuletzt der Bewohner des Planquadrats. Die Projektgruppe setzt sich aus Architekten, Technikern, Soziologen, Sozialarbeitern und eine Reihe von Konsulenten und freien Mitarbeitern zusammen. Anfang 1976 gründeten Bewohnerinnen und Bewohner den Gartenhofverein, um so gemeinsam Gesprächspartner der Verwaltung sein zu können. 1,5 Jahre führte der Verein Gespräche mit dem Rathaus, um die Selbstverwaltung für den Gartenhof zu erkämpfen. Seit ungefähr 1,5 Jahren führen wir nun Gespräche mit dem Rathaus. Jedes Monat eine Sitzung, jedes Monat viele, viele Stunden im Rathaus. Wir haben vorher eine Menge Akten, Gesetze und Verordnungen studieren müssen, um überhaupt den Beamten, überhaupt dem Rathaus einen brauchbaren Prekariumsvorschlag vorlegen zu können. Prekarium, das ist ein Pacht eines Areals ohne wesentlichen wirtschaftlichen Pachtschilling. Nach 1,5 Jahren kam endlich die Zusage auf etwas ungewöhnliche Art. Stadtrat Schieder hat praktisch alle Zusagen gegeben, die wir uns eigentlich nur erhoffen konnten. Aber ich muss hier wiederum betonen, solche Zusagen hat es eben schon viele gegeben. Und ich habe meinen Zweifel dem Stadtrat Schieder gegenüber auch beim Rahmen des Interviews zum Ausdruck gebracht, worauf der Herr Stadtrat zu mir sagte, na, wenn Sie so ungläubig sind, dann schreibe ich Ihnen mein Ja auf eine Mappe. Diplom-Ingenieur Zabraner erzählt heute, man hat ausgerechnet, was kostet der Stadtverwaltung die Erhaltung eines Parks. Ja. Ja, auf einen Quadratmeter umgelegt, dann gesagt, ja, die Stadt Wien ist bereit, dieses Geld dem Planquadratverein zur Verfügung zu stellen und der soll den Park pflegen und den Park also warten, Sicherheit gewährleisten. Und das war im Endeffekt auch für die Stadt günstiger. Und die Bewohner haben sich damit identifiziert und haben natürlich aufgepasst wie die Haftelmacher auf ihren Planquadratgarten. Kurz nach der Pressekonferenz des Vizebürgermeisters wurden die Bewohner der Mühlgassenhäuser abgesiedelt und die Renovierung begann. Der Gartenhofverein nahm seine Arbeit auf. Ohne noch lange um Erlaubnis zu fragen, wurden weitere Hofflächen begrünt. Eine Mieterin, die sich früher lautstark gegen den gemeinsamen Hof gewehrt hatte, pflanzte jetzt Bohnen an. Ja, es hat schon 2-mal Bohnensuppe gegeben. Ich war eigentlich sehr überrascht, dass das wirklich da so gedeihen kann. Die Renovierung war 1980 beendet und einige der früheren Bewohnerinnen und Bewohner konnten wieder in ihre Häuser einziehen. Und so war es dann auch, dass ich also 4 Jahre ausgezogen bin, eine Ersatzwohnung bekommen habe, den Umzug hat die Gemeinde bezahlt, Rückzug musste ich selber zahlen und dann für die neu adaptierte Wohnung musste ich also den Baukostenzuschuss zahlen und hatte eine super kleine, aber mit Zentralheizung, Bad, alles drum und dran. Der Gartenhof ist nun ein öffentlicher Park, der gepflegt wird wie ein privater Garten. Jeder ist daran interessiert, das, was man gemeinsam geschaffen hat, auch zu erhalten. Der Gartenhofverein hat heute über 200 Mitglieder. Frau Dr. Novi ist die derzeitige Vorstandsvorsitzende. Also die Mitglieder sind jetzt weit über das hinaus, was jetzt einfach direkte Anrainer wären. Ja. Das sind einfach Menschen mit hauptsächlich mit sehr kleinen Kindern, die irgendwo im Umfeld wohnen. Aha. Und wenn sie häufiger hier sind, um einfach es zu genießen, dann werden sie halt motiviert, auch Mitglied zu werden, dass es quasi auch erhalten werden kann. Die meisten Gartenarbeiten werden von bezahlten Kräften durchgeführt. Aber die Mitglieder des Gartenhofvereins legen auch oft selber mit Hand an. Was wir gemeinsam machen, ist zum Beispiel einfach organisieren, dass die Sandkiste umgegraben wird, dass wir uns da einfach zusammentun, und das ist ja schon eine ziemliche Hacken, bis das, da müssen viele Leute herumwerkeln, dass das passiert, oder das Laub zusammenrechen im Herbst, wo wir dann versuchen, auch so Aktionen draus zu machen, also auch so Gemeinschaftsbildendes quasi, weil es uns überhaupt wichtig ist, dass es, und das ist im Planquadrat so, dass es jetzt nicht nur ein Ort ist, wo man herkommt und den man irgendwie nutzt, sondern ganz stark einer, wo man, wie viele Leute kennt, sich einander gegenseitig auch ziemlich unterstützt. Somit, ich gehe jetzt mal schnell einkaufen, kannst du auf die Kinder schauen oder so. Und auch im Gartenalltag achten die Mitglieder darauf, ihren Park freundlich und sauber zu halten. Frau Mahn, die viele Jahre selber Vorstandsvorsitzende war, erzählt. Wir haben da so ein Zwickerl, wo man Papieren aufklauben kann. Da kann ich auch manchmal die Kinder also motivieren und sagen, jetzt machen wir sauber. Um das Budget aufzubessern, veranstaltet man das jährliche Sommerfest, einen Weihnachtsbazar und ähnliche Aktionen, deren Erlös dem Gartenhof zugutekommt. Der Verein kümmert sich auch um den Ausgleich unterschiedlicher Interessen. Weil es schon auch, und das ist ja immer so ein Abwägen, in den letzten Jahren ein bisschen Proteste gegeben hat von Anrainern, Anrainerinnen, weil es halt einfach sehr viel genutzt wird und sie das Gefühl haben, das ist einfach ständig laut, immer was los. Und wo man da ein bisschen aushandeln muss, halt, dass die Interessen quasi der Kinder gewahrt bleiben und gleichzeitig aber nicht jetzt zu einer schlechten Stimmung aufkommt. Ja. Könnte so ein Garten nicht auch Essbares hervorbringen? Die Frage, wie man mit weiß nicht, Himbeeren oder Riebisseln oder so oder auch sonstig mit Beeten was tun könnte, das ist schon immer wieder Thema. Das wäre finde ich nett. Freilich gibt es da auch Einwände. Ist so ein bisschen die Bedenken, dass manche die Arbeit machen und dann wird es abgeerntet. Doch genau um solche Fragen zu besprechen und sich zu einigen, genau dazu ist ja ein solcher Verein da. Aber es geht nicht nur um Büsche, Rasen und Sandkisten. Und das ist das, was mich auch so fasziniert hat und dazu gebracht hat, da mitzuarbeiten, weil es so ein Netzwerk ist, was in der Stadt ja gar nicht so leicht ist. Ja? Dass man da nicht vereinzelt als Mutter mit kleinen Kindern irgendwo halt am Spielplatz sitzt und sich ein bisschen fadisiert, während die Kinder spielen, sondern dass man tatsächlich das einfach so einen Freundeskreis, Netzwerk sich aufbauen kann. Das Zusammensein und das Zusammenpassen irgendwie, das ist das Wunderbare, finde ich, dran. Schauen Sie, es ist doch wunderbar, dass doch schön grün ist alles und man hat eine Freude. Ne? Werfen wir noch einen Blick auf die dritte Fotostrecke, die hauptsächlich Bilder vom Planquadratgarten 1980 zeigt. Aber vergessen wir bei den fröhlichen Bildern nicht, dass das Planquadrat ein Einzelfall geblieben ist. Dass Bürger und Bürgerinnen imstande sind, selbst in die Stadtentwicklung einzugreifen, mitzuplanen, mitzugestalten. Ist diese Lehre wirklich gezogen worden? Dass bei der Stadtplanung Fachleute, Beamte und die Bewohner, die es ja schließlich betrifft, eng zusammenarbeiten könnten. Hat unsere Stadtverwaltung sich das zum Prinzip gemacht? Dass Parkbenutzer und Grätzelbewohner ihren Lebensbereich gemeinsam und eigenverantwortlich verwalten können, wenn man ihnen auch die Entscheidungsbefugnis dafür gibt? Hat sich diese Erkenntnis durchgesetzt? Hinter dem Schreibtisch sitzen und mit dem Bleistift schreiben ist keine Kunst, nicht, aber das wirkliche Leben muss man sehen.